Herr Koriander beugte sich vor und dämpfte seine Stimme. »Lass dir was von einem alten, erfahrenen Phantasienreisenden sagen, mein Junge. Es ist ein Geheimnis, das in Phantasien niemand wissen kann. Wenn du nachdenkst, wirst du auch verstehen, warum das so ist. Zum Mondenkind kannst du kein zweites Mal kommen, das ist richtig, solange sie Mondenkind ist. Aber wenn du ihr einen neuen Namen geben kannst, wirst du sie wiedersehen. Und so oft dir das gelingt, wird es jedes Mal wieder das erste und einzige Mal sein.« Über Herrn Korianders Bulldoggengesicht lag für einen Augenblick ein weicher Schimmer, der es jung und beinahe schön erscheinen ließ. »Danke, Herr Koriander.« »Ich muss mich bei dir bedanken, mein Junge. Ich fänd's nett, wenn du dich ab und zu hier bei mir blicken lassen würdest, damit wir unsere Erfahrungen austauschen. Es gibt nicht so viele Leute, mit denen man über solche Dinge sprechen kann.« Er streckte Bastian die Hand hin. »Abgemacht?« »Gern«, sagte Bastian und schlug ein. »Ich muss jetzt gehen, mein Vater wartet. Aber ich komme bald wieder.« Herr Koriander begleitete ihn bis zur Tür. Als sie darauf zugingen, sah Bastian durch die spiegelverkehrte Schrift der Glasscheibe, dass der Vater auf der anderen Straßenseite stand und ihn erwartete. Sein Gesicht war ein einziges Strahlen. Bastian riss die Tür auf, dass die Traube der Messingglöckchen wild zu bimmeln begann, und rannte auf dieses Strahlen zu. Herr Koriander schloss die Tür behutsam und blickte den beiden nach. »Bastian Balthasar Buchs, wenn ich mich nicht irre, dann wirst du noch manch einem den Weg nach Phantasien zeigen, damit er uns das Wasser des Lebens bringt.« Und Herr Koriander irrte sich nicht. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Das war die unendliche Geschichte von Michael Ende. Nach dem gleichnamigen Buch, erschienen im Thienemann Verlag. Lesefassung Tanja Weimer. Gelesen von Rufus Beck. Ton und Schnitt Maximilian Bem. Studio Mairelli OST, Frankfurt am Main. Regie Rufus Beck. Eine Produktion von der Audio Verlag.